Hip, hip. Hip, hip, hop. Hip-hop. Ist. Mein Name ist Gordon. Ich arbeite für die Firma HV.de im Bereich Vertrieb und Labelarbeit sowie Produktgestaltung und Produktfotografie. Ich bin der Gründer des Labels Project Moon Circle und stolzes Generation Tape Tag Mitglied. Ich war 12 und ich habe 14 Jahre in einem Neubaublock gewohnt in Weißwasser. Weißwasser ist bei Hoyerswerda, Cottbus, so die Gegend, tiefster Osten, Randpolen, Bauarbeiterfeeling, Neubaublock, Partei, alles war dabei. In tiefsten DDR-Zeiten, halt richtige Arbeiterstadt so, echt und ziemlich grün. 89, dann kam halt die Wende und alles drum und dran. Und dann kam der Punkt, das war 91, um jetzt mal auf diesen Bezug Hip-Hop zu kommen, wo ich im Westfernsehen MTV geschaut habe, das uralte Format von MTV, und da gab es auch noch keine wirkliche MTV-Rap-Sendung, da gab es nur diese, ich weiß es nicht mehr, da gab es glaube ich dienstags immer einen Abend, da wurde Black Music gespielt und da habe ich ein paar Sachen aufgenommen und da ist auch ab und zu mal, es war aber zu dem Zeitpunkt noch selten, auch West Coast Hip-Hop gelaufen, aber selten. Das hat mich schon interessiert, ich habe Michael Jackson gehört und so das Übliche halt. Und dann habe ich halt zu meinem Vater gesagt, der zu dem Zeitpunkt zur Wende ist, der halt sofort im Westen und hat sich da als das hier eine Arbeit gesucht in der Nähe von Dortmund. Und habe halt zu dem gesagt, ey, ich würde gern das da hören und kannst du mir das irgendwie besorgen? Und er kannte das halt von seiner neuen Arbeitsstelle, das ist ein Heim für jugendliche Diabetiker gewesen. Und die haben halt da Hip-Hop gehört, Metal und keine Ahnung, das war ja alles schon vorhanden da. Und er hat sich dann halt bei jemandem schlau gemacht, hat natürlich nicht gewusst, was da für Texte und so sind. Man hat sich halt bei einem Kind, was er betreut hat, da auf seiner Gruppe schlau gemacht und gesagt, ey, mein Sohn würde gern hier diese Musik hören hier, Hip-Hop oder wie das heißt, oder Rap, kannst du mir da irgendwas geben? Und der hat meinem Vater ein Tape mitgegeben. Das hier, da war oben Fresh Prince, Nightmares on Elm Street und solche Geschichten. Also halt so, naja, sagen wir mal die Oberfläche des Hip-Hops der damaligen Zeit oder Rap. Und das habe ich gehört und war total fasziniert. Und dann habe ich mein altes Hausaufgabenheft genommen und mit einem Lineal auf dieser Hülle, die war ja früher so rau, habe ich so mit einem Lineal rumgekratzt. Und das hat sich dann so angehört wie Scratches. Wir haben mit dem alten roten Rekorder angefangen, halt so ein bisschen rumzurappen, wie man das auch nennen kann. Ich war auch noch verdammt jung. Zu dem Zeitpunkt war ich dann 12 Jahre alt gewesen. Und dann ging das ziemlich flott innerhalb eines Jahres. Und mein bester Freund, der war 15, der hat angefangen, Platten zu kaufen, 91 dann und 92. Ich habe dann von ihm Kassetten bekommen mit Musik. Mein Kumpel wurde immer heftiger durch seinen Cousin beeinflusst. Hat sich dann leider durchs Dealen seine ersten Stage- und Plattenspieler geholt. Mitte 93 habe ich, glaube ich, das erste Mal so Plattenspieler hab angefangen aufzulegen. Aber immer noch mit dem Equipment meines Freundes. Also wir haben nur bei dem rumgehangen. Der hat den ganzen Tag gekifft. Ich habe mal einen mitgezogen, aber ansonsten habe ich immer an den Plattentellern gestanden und hab geübt, wie verrückt. Und wir haben so ganz, ganz viel so Brotpapier genommen, weil diese Stage-Dinger waren ja keine Direktantriebteile. Genau, und da haben wir dann ganz viel Brotpapier genommen und haben uns das so unter die Platten gelegt, damit die irgendwie verdammt nochmal zu bewegen geht. Weil ansonsten ist ja gleich das ganze Ding abgeschmuggelt. Und dann haben wir auch versucht, die ersten Backspin zu machen, 93. Und irgendwann, durch das tägliche Üben, konnte ich sehr, sehr gut auflegen. Und der Cousin meines Freundes, der war in Nochten, hieß das Dorf. Da sind irgendwie 800 Einwohner oder so. Und die hatten ein DJ-Team. Ich war der Jüngste in dieser Crew. Wir haben eigene Partys auch gemacht in Weißwasser, in Jugendclubs, wo natürlich keiner hinkam, weil Hip-Hop war zu dem Zeitpunkt einfach mal noch nicht so bekannt. Wir haben verrückte Sachen gehabt. Es gab einen, der es geschafft hat, mit so einem Weltempfänger Hot 97 zu empfangen. Ich habe keine Ahnung, bis heute noch nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß, dass er, wir hatten ein Hochhaus im Weißwasser und eine riesige Antenne. Und ich weiß, dass er irgendwie was angezapft hat und er hat es geschafft, über den Weltempfänger Hot 97 zu empfangen. Und wir haben uns unsere eigenen Hot 97 Tapes gemacht in Weißwasser, Leute. Also wir haben nicht diese dummen 0815 Tapes gekauft im New Noise oder sonst wo oder keine Ahnung. Diese, wo es jeden Monat mal eine Sendung gab, wir hatten unsere eigenen. Und wir haben das gehört. Und wir hatten jeder so CB-Funk. Und er hat dann sein Mikrofon so eingestellt, dass er über diesen Lautsprecher bei sich zu Hause, über diesen Weltempfänger, hat er über CB-Funk uns allen Hot 97 abgespielt, täglich, 22 Uhr. Mit hier, guten Morgen, Funkmaster Flex, alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe die ursten Sachen gemacht. Ich bin in London zu Lowlife Records. Da gab es wirklich eine Tür und ein Klingelschild von Lowlife Records, die rausgebracht haben. Jazz, Skinny Man, Mystro, Braintex, Lewis Park und die ganze Stuff. Da bin ich da hingegangen und bin an die Tür gegangen, habe geklingelt. Und dann kam Jay Christie raus, Braintex halt, der das Lied begleitet hat. Und hat zu dem gesagt, ich will bei dir direkt Platten bestellen. Ich bin aus Deutschland mit sehr, sehr schlechtem Englisch. Ich bin aus Deutschland, ich will bei dir Platten bestellen. Unsere ganzen Kumpels in unserer Stadt wollen diese Platten. Was können wir machen? Und das hat funktioniert. Wir haben dann dreimal bestellt, den kompletten Katalog hoch und runter für jeden 6 Platten. Klar war es doof, ich wusste, dass es blöd ist. Ich habe auch, sage ich dir, ein Kribbeln im ganzen Körper gehabt, bevor ich geklingelt habe, weil ich dachte, was passiert jetzt? Vielleicht sagt er sich hoch, ey, du Blödmann, gib mir dein Geld und geh. aber er war nett. Er war arrogant, aber er war nett. Und mir war es egal, weil ich hatte meine Platten. Boah, da gibt's so viel. So viele. Ich hab mit Hip-Hop die schlimmsten Liebeskummer überstanden. Ich hab mit... Ey, weiß ich nicht, die Frage ist echt schwierig. Ich hab Tischler gelernt als allererstes kurz nach der Schule. Und ich hatte einen Lehrausbilder, der richtig, richtig übel war. Das war halt noch so ein Alt-Nazi. Und der hat uns Lehrlinge aufs Übelste behandelt, geschlagen, alles Mögliche. Und ich hatte so oft, ich muss in der Mehrzahl sprechen, weil es gibt einfach zu viele Erlebnisse, wo mich Hip-Hop so tief erwischt hat und so gut getan hat. Deswegen nehme ich jetzt einfach nur mal ein Beispiel raus. Egal, ob der Typ mit seiner Kaffeetasse nach uns geschmissen hat, egal, ob der mit seinem riesen Schlüsselbund auf uns geworfen hat, egal, ob der mich an der Fräse mit einem Kantholz hinten in die Kniekehle geschlagen hat, das war mir scheißegal. Ich bin raus, hab den Walkman angeschalten, hab Group Home gehört oder sonstiges und ich hab mich besser gefühlt, weil ich da diesen Hass loslassen konnte. Ich hab den Typen nie dafür eine reingehauen. Ich hab den Typen nie dafür ihm das Gleiche angetan. Hatte ich gar nicht das Empfinden. Klar hatte ich Hass, aber ich hatte nicht dieses Empfinden, weil ich hab mich anders ausdrücken können. In Hip-Hop. Ich bin nach Hause gegangen, hab die Platten aufgelegt, habe Rotz und Wasser geheult und habe Angst gehabt, nächsten Tag im Bus zu steigen und wieder in diese scheiß Hölle zu kommen. Aber die Musik hat mich beschützt. Beschützt. Und ich habe Rap-Texte mir durch den Kopf schießen lassen, wenn er mich angebrüllt hat. Mir war es egal. Mir war es egal, echt. Mir war es total scheißegal. Und ich bin daran auch sehr zerbrochen, an dieser Lehrausbildung und an dieser ganzen Sache. Aber die Musik war immer ein Bestandteil, mich zu heilen. Hat mich immer geheilt. Das ist auch wieder so eine Sache, benutzen. Ich habe die Musik benutzt. Und weiß ich nicht, ich glaube, dass es ein Nutcracker oder ein Depp extrem berühren würde, heute auch noch, nach den ganzen Jahren, wenn ich denen so eine Story erzählen würde. Und wenn mir Leute schreiben, aus Russland, aus Thailand, dass die Musik sie so sehr berührt von unserem Label hier und wenn sie, dass sie heilt oder sonst irgendwas, dann weiß ich, dass ich genau das Richtige mache. Ich mach's nicht wie Nutcracker, aber ich mach's anders. Und so muss es sein. Und jetzt direkt ein Beispiel über alle zu stellen, nee, gibt's nicht. Also es ist ja alleine schon positiv, wenn du Dreck frisst, es dir aber besser schmeckt, weil es dir schöner machst. Das ist ja genau das, was Musik bezweckt. Ich sehe das schon, das ist schon positiv. Also ich werde geschlagen, ich werde getreten, jetzt nicht auf das Beispiel bezogen, sondern generell, verbal oder und Musik heilt mich und ich ziehe daraus Kraft, Energie und Positives. Ich habe nicht viele Punkte, wo ich sagen kann, oh ja, da hat mir Hip-Hop eine geile Feier gemacht und wo ich da aufgelegt habe, das war total toll. Ich war immer der langweiligste DJ. Ich war immer der Chill-Out-DJ, immer. Gordon, ja, der macht dann heute Abend den Chill-Out. Weißt du? Ich war nie der Party-DJ. Ich habe nie Nasus-like gespielt. Ja, Leute, ich weiß, ich bin wahrscheinlich der zu Anti. Ich habe immer gesagt, ja, aber ich will es nicht spielen. Und klar wollte ich mich damit auch etwas Besonderes sein. Ich wollte, und mein Chillout war voll, weißt du, scheiß drauf so. Ich habe nicht Nasdaq gespielt, aber mein Chillout war verdammt nochmal voll, weil jeder wusste, der spielt jetzt Tunes, die ich nicht kenne. Und das mache ich heute noch so. So ein Cooking Soul Mix, da weiß ich doch, warum ich das mache. Ich weiß doch, warum ich keine Tracklist dazu mache, weil ich jeden Arsch in Bewegung setzen möchte, nach dem Zeug zu diggen, so, weißt du. Wenn man einfach mal zuhört, hört man Namen. Wenn man einfach mal hinhört, hört man auch die Tracknamen und so. Da muss sich halt jeder mal kümmern und das ist Konzept. Das ist schon jahrelang so bei mir. Weißt du, ich habe mir das selber auch angeeignet. Also bewegt eure Ärsche, weißt du. Bewegt euch. Bewegt euch. Wir sind früher Platten kaufen gegangen, haben in jede Platte reingehört. Was macht ihr? Das Internet durchstöbern. Fuck you. Bewegt euch. Bewegt euch, kümmert euch und macht Musik zu was Wertvollem. Besorgt es euch. Ganz einfach. Weißt du? Du hast ja auch keine Maschine, die dir einen runterholt, sondern du hast, ihr müsst es euch einfach besorgen. Und wenn ihr sie euch besorgt habt, fühlt ihr euch besser und dann kauft ihr voll Idioten auch wieder Vinyl. So, ganz einfach. Und das ist das Ding so, dass deswegen sage ich, ist es immer positiv. Weil indem du dich bewegst und nach Platten dickst, verschaffst du dir Erfolgserlebnisse. Ich habe jetzt die Scheibe hier gekriegt und dieser scheiß Gordon mit seinem Mix, der kann mich mal. Ich kriege jede Platte aus dem Mix, weißt du? Die schreiben mir alle E-Mails hier, welcher Track ist das und das. Beim ersten Mix habe ich noch ein paar E-Mails beantwortet, aber dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, warum? Wenn ich einen Track höre, ey, Cuckoo de Buggerbones geht only, you know? Dann höre ich doch, der heißt Cuckoo de Buggerbones, weißt du? Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf dem Cooking Soul Mix, ja, was ist der erste Track? Ey, hört mal genau hin, Leute. Ey, sorry, aber jeder verkauft seine Plattensammlung. Ihr könnt jede Scheibe von diesen Cooking Soul Mixes oder von Mirko Machine seinen Real Deal Show Mixes, ihr könnt jede Scheibe überall bekommen. Und ganz einfach auf HV. Ist einfach so. Menschen sollten wirklich tiefgründiger leben und deswegen versuche ich, tiefgründige Musik zu veröffentlichen und deswegen gibt es das Label. Und wenn du die Philosophie des Labels wissen willst, das war es eigentlich schon, weil mehr braucht man nicht sagen. Ich kann dir jetzt auch den Namen erklären, so, wenn du es möchtest. Das ist halt, es ist genau das. Project Moon Circle, das ist halt ein Projekt um das, was man von oben sieht, wenn man auf dem Mond sitzt zum Beispiel, wenn man da sitzen würde und den Mondkreis, das Mondumfeld, Lunar Orbit, die Mondumlaufbahn, wenn man die erblicken würde von oben und merken würde oder sehen könnte, was auf der Erde, wo wir leben, eigentlich so passiert, dann würde man sicherlich viele, viele, viele Sachen finden, die man verbessern könnte. Wenn alles geht, bleibt das da, weil ich es mir selber erschaffen habe. Es hat mir niemand erschaffen. Ich sage nicht, danke Afrika Bambaataa. Ich sage natürlich, Respekt Afrika Bambaataa, Respekt Mali Mal oder wie auch immer. Respekt, tiefsten Respekt. Aber ich sage nicht danke, weil weil ich es mir selber kreieren kann. So, ich habe doch, weiß ich nicht, das ist doch, weißt du, das kann man auch so viele Sachen. Die Welt haben wir uns selber so gemacht, wie wir sie jetzt leben. Auf Naturkatastrophen können wir keinen Einfluss nehmen, aber wir können manche vermeiden. Genauso ist es auch mit der Musik. Wir können uns die Musik selber formen. Wenn alle da draußen unzufrieden sind, und sonstiges, dann sollen sie was dafür tun, damit es besser wird. Und soll man nachdenken, warum es so scheiße ist, warum Platten nicht gekauft werden, warum illegale Downloads sind oder so. Weiß ich nicht. Ich ziehe mir selber illegale Sachen. Warum ist und dazu stehe ich. aber ich kaufe immer noch meine Platten hier. Ich ziehe mir illegales Zeug, höre mir das an und kaufe mir dann die Platte. Und zieht euch das Zeug. Ich zieht euch alles, auch von unserem Label hier. Kein Problem damit. Reicht's rum, ist mir egal. Aber vergesst nicht ab und zu, meine Platte zu kaufen. Das ist das Ding so. Und das ist für mich Hip-Hop. Hip-Hop ist für mich ein Lebensgefühl. Und ein ständiger Begleiter. Ständiger. Und ich würde nichts aus diesem Gefühl hergeben. Und ich bin stets und ständig dabei, es verbessern zu wollen. Weil noch ganz, ganz viel, ja, weil es wahrscheinlich nie aufhört, diese Musikrichtung zu beeinflussen und besser zu gestalten.